Und das Buch erschien 1922 mit einigen, wenn auch sehr zusammengestrichenen Briefen, die aber immerhin etwas zu bieten hatten. Und es fand eine großartige Presse. Man schrieb allgemein, ich hätte der Welt den wahren Shaw gezeigt, den menschlichen Shaw. Und was für einen Erfolg er hatte. Sein Name wuchs, seine Stücke wurden in der ganzen Welt gespielt und schließlich kam die heilige Johanna. Es war am Tag der triumphalen Uraufführung im März 1924, als ich wieder von Joey hörte. Zum ersten Mal nach beinahe 2 Jahren zornigen Schweigens. Du lebst also noch, Stella. Ich ging in Lyle Sweets Garderobe, um ihm vor der Vorstellung noch einige Anweisungen zu geben, und er begann von dir zu schwärmen. Du wärest die größte Schauspielerin der Welt und seist schöner denn je. Und du hättest dir für dein Auftreten in einer vorzüglichen Aufführung von Hedda Gabler ein vorzügliches Ensemble zusammengestellt. Der Mann muss übergeschnappt sein. Jetzt verzeihe ich dir auch die Briefe. Denn es gibt irgendwo einen Stern, auf dem du recht hattest mit ihnen. Und auf diesem Stern hätten wir beide geboren werden müssen. Erstaunlich, wie wenig die Leute Bescheid wussten. Nun, geht es dir ganz gut und verdienst du eine Menge Geld und hast du wirklich deine mädchenhafte Lieblichkeit wiedererlangt? Und denkst du noch an Tristan und Isolde und vergisst all unsere dummen Konflikte, die wir miteinander hatten? Und hat das Buch dich aus deinen Schulden herausgerissen? Und. Was für eine Art Leben führst du eigentlich im Allgemeinen? Ich werde im Juli 68. Das ist alles, was ich von mir zu erzählen habe. Außerdem, was du in den Zeitungen lesen kannst. Lieber, lieber Joy. Dein Brief hat mich merkwürdig glücklich gemacht. Ja, das Buch brachte ungefähr 2500 Pfund ein. Und es soll noch mehr einbringen. Ich habe einen Wagen. Ich konnte es nicht aushalten, auf kalten Bahnhöfen herumzustehen. Und ich muss Luft haben. Nächstes Jahr hoffe ich, ihn selbst fahren zu können. Es ist ein 6-Zylinder, kann geschlossen oder offen sein. Ich habe eine ausgezeichnete Haushälterin, die kocht, einen Gärtner mit einem Bein und 4 Fingern, in Frankreich verwundet. Der Ortsfahrer überredete mich, ihn zu nehmen, meiner Sünden wegen. Würdest du mit mir in eine Nachmittagsvorstellung der heiligen Johanna gehen? Ich habe mit so viel Freude gelesen, wie du gelobt wirst, ach, lieber Joey, und wie tief du in das Menschenherz hineinblickst. Dass es das Schönste sei, was du je geschrieben hast. Und du wirst natürlich mit Mr. Shakespeare verglichen. Und in einer Zeitung las ich sogar, wie jugendlich du wärst. 68? Wirklich? 22. Und ich deine Großmutter. Wie hübsch wäre es, die heilige Johanna mit dir zusammen zu sehen.